Prüfungstraining Goethe-Zertifikat C1. Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2008. Sie hören nun 4 Übungstests zum Prüfungsteil Hörverstehen. Übungstest 1 enthält alle Pausen wie der Originaltest in der Prüfung. Die Übungstests 2 bis 4 haben nicht die Originalpausen. Hier müssen Sie die CD anhalten und die Bearbeitungszeit mit der Uhr messen. Anschließend hören Sie 2 Beispiele für mündliche Prüfungen, eine Paarprüfung und eine Einzelprüfung.